Ja, dann möchte ich erstmal alle, die heute gekommen sind, ganz herzlich begrüßen im Namen vom Freiberger, der Freiberger Alternativen Stadtzeitung, hier in den Räumlichkeiten vom Roten Weg e.V. Das sind im Prinzip die neuen Räumlichkeiten von dem neu gegründeten soziokulturellen Verein. Und die Veranstaltung heute bildet im Prinzip den ersten Teil einer jetzt hoffentlich regelmäßig stattfindenden Veranstaltungsreihe. Nächste Woche geht es ja weiter wieder mit Martin Dornes als Referenten zum Thema Gesellschaftskritik nach Auschwitz. Und heute die Woche, also heute hören wir im Prinzip den Vortrag, was ist überhaupt marxische Gesellschaftskritik, was hat er sich darunter vorgestellt, welche Kategorien hat er da definiert, und ja, da würde ich gerne nochmal kurz den Referenten vorstellen. Das ist im Prinzip der Martin Dornes vom Leipziger Bündnis gegen Antisemitismus. Gut, ich sage eingangs was zu den beiden Veranstaltungen, die ich also machen möchte. Und zwar, es dreht sich um den Begriff des kategorischen Imperativs, erst in der Formulierung von Karl Marx, die also von ihm im 19. Jahrhundert formuliert wurde und die auf einen Umsturz der gesamten kapitalistischen gesellschaftlichen Verhältnisse hinzielen sollte, und dann in einem zweiten Teil nächste Woche, wie sich diese Grundforderung radikaler Gesellschaftskritik, wie sich es mit der verhält nach der Menschheitskatastrophe von Auschwitz, wo der Philosoph Adorno, der nach dieser Katastrophe sozusagen, der hat nochmal darüber nachgedacht und das nochmal neu reflektiert, wie Gesellschaftskritik nach dieser Katastrophe formuliert werden kann, und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass dieses Revolutions- und Umsturzprogramm, wie es Marx formuliert hat, das ist also an den neuen gesellschaftlichen Verhältnissen entsprechend angepasst und modifiziert werden muss. Und gerade vor dem Hintergrund dessen, dass die kapitalistische Gesellschaft seiner Auffassung nach mit Durchsetzung des Nationalsozialismus sich selbst nochmal in sich grundlegend gebrochen hat, gleichwohl aber eine kapitalistische Gesellschaft geblieben ist, und dass Kritik vor dieser Perspektive anders auftreten muss. Und ich möchte halt diesen Bruch, also in diesen beiden Veranstaltungen, auch diesen grundsätzlichen Bruch innerhalb kapitalistischer Verhältnisse deutlich machen. Heute geht es also um die marxische Formulierung des kategorischen Imperativs, die gleichzeitig eine Einführung in die Formulierung kritischer Theorie von Karl Marx, also im Prinzip das Gesamtwerk von Karl Marx, gleichzeitig mit vorstellen soll. Also ich werde eingehend diesen kategorischen Imperativ von Marx vorstellen, auf seine Herkunft eingehen, und ich werde fragen nach den Verhältnissen, die den Menschen zu einem unfreien Wesen machen, und ich werde abschließend etwas sagen zur Einlösung dieses kategorischen Imperativs, also was Marx sich darunter vorgestellt hat. Also zum Punkt 1, den kategorischen Imperativ erstmal vorzustellen. Es geht Marx dabei um den Umsturz aller Verhältnisse, in denen der Mensch ein elendes, verächtliches und geknechtetes Wesen ist. Heißt also, überhaupt erstmal die Wortbedeutung kategorischer Imperativ. Imperativ ist also eine Handlungsanweisung, und kategorisch heißt also eine, die grundlegend und bedingungslose Gültigkeit beansprucht. Und eingangs würde ich also gerne diesen Satz aufdröseln. Wenn der Mensch das höchste Wesen für den Menschen ist, dann gilt es, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Das ist also die Formulierung von Marx, des kategorischen Imperativs, die er in einem Text formuliert hat, der Kritik an der Philosophie von Hegel, also die Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie Einleitung. Ja, diesen Satz, ich möchte in meinem Vortrag diesen Satz aufdröseln quasi, also interpretieren und ergründen, was dieser Satz bedeutet. Vielleicht also eingangs auf die Schwierigkeiten hinweisen, also woraus sich die Fragestellungen ergeben, denen ich im Vortrag folgen werde. Also es geht erstmal darum, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch und so weiter. Also was heißt dieses alle? Warum nicht einige und warum nicht eins und warum nicht ein paar, sondern also eben tatsächlich alle? Also worauf zielt dieses alle? Ja, also dann eine Frage, der nachzugehen ist. Dann ist gleich der zweite Begriff, also der des Verhältnisses. Also was bedeutet es, wenn Marx von Verhältnissen spricht, in denen der Mensch ein erniedrigtes und geknechtetes Wesen ist? Das dritte Problem in dem Satz besteht in dem Umwerfen. Also worauf zielt das? Dieses Umwerfen, dieses Umstürzen. Und die vierte Problematik, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes und ein verächtliches Wesen ist. Wofür steht dieses erniedrigt, geknechtet, verlassen und verächtlich? Also was bedeutet das alles? So, dem möchte ich nachgehen. Eingangs dazu, also diese Verhältnisse umzustürzen, bedeutet also, es geht um Kritik. Und zwar Kritik formuliert im marxischen Sinne, ist jetzt nicht so zu verstehen, wie, ja, ich will da mal irgendwas kritisieren, ja, mir passt da nicht, und da ja, müsste man vielleicht mal kritisieren, sondern also diese Kritik ist diese Einheit sowohl von theoretischer Kritik, von theoretischer Auseinandersetzung über die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse, als auch ihre tatsächliche Umwerfung. Kritik meint immer beides. So einerseits die theoretische Durchdringung, sagen theoretisch den Keil in die Verhältnisse zu treiben und gleichzeitig diese Verhältnisse eben auch umzustürzen. Also Marx hatte eigentlich nicht so, was man heute so unter Theorie-Praxis-Problem formuliert, das hatte Marx in dem Sinne nicht. Theorie und Praxis sind in diesem Begriff der Kritik bei Marx immer schon vereint. Also sowohl theoretische Durchdringung als auch praktische Umwälzung der Verhältnisse und wie er in der deutschen Ideologie formuliert, zusammen mit Engels, also sich den ganzen Dreck vom Halse zu schaffen. Geht es also tatsächlich um alle Verhältnisse, in denen das so ist? Nicht bloß bestimmte, sondern alle Verhältnisse, in denen also der Mensch ein geknechtetes Wesen ist, sollen gestürzt werden. Also es geht eben darum, dass der Mensch kein verächtliches und kein elendes und kein geknechtetes Wesen mehr ist, sondern eben also ein freies Wesen, in dem also zielt auf eine Gesellschaft, in der alle menschlichen Bedürfnisse prinzipiell befriedigt werden. Und also ich würde den Begriff des Glücks auch gerne stark machen, also für eine Gesellschaft einzutreten, in der alle Menschen weltweit, egal wo sie wohnen, egal welcher Herkunft sie sind, egal welchen Geschlechts oder welchen Alters sie sind, also alle Menschen sollen glücklich sein, also für alle Menschen soll das Glück, allen Menschen soll Glück zukommen, sondern die Möglichkeit eines glücklichen Lebens führen. Jetzt möchte ich, also um dann historisch zu fragen, also wo kommt es überhaupt her? Also wenn Marx einen kategorischen Imperativ formuliert, ist also zu fragen, wo hat er das überhaupt her? Wie kommt er auf diesen Gedanken? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, vielleicht schon mal gehört, also von Lenin gibt es einen Text, die drei Quellen und drei Bestandteile der marxischen Theorie. Sagt er also, dass der Marx also so sein Weltbild formulierte, seine kritische Philosophie ausarbeitete, sozusagen sich großteils auf drei Quellen stützte. Die eine Quelle ist also die klassische Ökonomie, die bürgerliche Ökonomie, die bürgerlichen Ideologen, die als erster sich den Kapitalismus zum Gegenstand gemacht haben, also Adam Smith und David Ricardo, die also beschrieben haben, wie der Kapitalismus funktioniert, sozusagen als die eine Quelle, die klassische Ökonomie. Und die zweite Quelle ist also die Philosophie, also speziell eben die Hegelsche Philosophie, das dialektische Denken, eins, was die gesamte Gesellschaft tatsächlich als Gesamtheit, als Totalität begreift, als einen in sich miteinander verquickten gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang. Und die dritte Quelle, auf die Marx also abzielt und aufgrund derer er seine Gesellschaftskritik formuliert, ist also der utopische, radikale Sozialismus, der seit der Französischen Revolution formuliert wurde. Und das ist diese dritte Quelle, um die geht es also hier ganz zentral, weil in diesem radikalen Frühsozialismus wurden also erstmals diese kategorischen Imperative formuliert, die jeweils formulierten, dass es tatsächlich um den Umsturz gesellschaftlicher Verhältnisse geht, in denen Menschen Not leiden müssen, in denen Menschen Hunger erleiden müssen, denen sie in elendischen Bedingungen leben müssen. Und es ging da also darum, eine Gesellschaft zu schaffen, in der tatsächlich alle Menschen in Glück und Wohlstand leben können. Das war also das Anliegen dieser Frühsozialisten, eigentlich durch diese dritte Quelle, durch diese radikal-sozialistische Quelle, gewinnt das marxische Werk überhaupt erst seine radikale Schärfe. Ja? Das ist eben nicht einfach nur eine weiterentwickelte hegelische Dialektik, so, ja, schön, alles hängt miteinander zusammen und ganz prima und ein großes Ganzes. Und es ist auch nicht bloß eine Kritik an der Ökonomie. Marx wird ja oftmals auch als Ökonom gehandelt. Also er ist eigentlich weder tatsächlich ein Ökonom, noch ist er tatsächlich ein Philosoph, sondern er ist eben ein Kritiker der Ökonomie und er ist ein Kritiker der Philosophie und ist diesen kritischen Impuls, jene Verhältnisse zu stürzen, in denen Menschen unglücklich sind, dieser zentrale Impuls, der also wirklich den lebendigen Nerv des marxischen Werks ausmacht, der kommt eben aus dieser dritten Quelle, aus diesem radikalen Frühsozialismus. Um das zu verdeutlichen, möchte ich, das ist jetzt also der Punkt 2, auf diesen radikalen Frühsozialismus eingehen. Es geht also nicht, also wenn man jetzt die Formulierung kategorischer Imperativ so hört, denkt man ja meistens, oder viele, also die ein bisschen was von Philosophie gehört haben, mal denken also an Immanuel Kant, der also in seiner Kritik der praktischen Vernunft und in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten von einem kategorischen Imperativ spricht, wo es halt darum geht, dass man das eigene Handeln daran orientieren soll, ob es Maxime für alle Menschen sein könnte, also jegliches Handeln daran zu prüfen, ob alle auch so handeln würden. Und darum geht es also ganz zentral nicht. Also es ist kein ethischer Grundsatz, wie das beim Kant ist, keine Handlungsmaxime in diesem philosophisch-ethischen Sinne, sondern es ist eben tatsächlich dieser kritische Impuls, der aus dem radikalen Frühsozialismus kommt. Grundaussage dieser radikalen Sozialisten war also die Schaffung einer Gesellschaft, in der alle Menschen nach ihren Fähigkeiten zu arbeiten haben, aber nach ihren Bedürfnissen leben können. Also zielt ganz zentral auf eine Brechung des Leistungsprinzips. Also die Menschen sollen nicht so leben müssen, wie sie arbeiten, sondern sie sollen sich tatsächlich alle ihre Bedürfnisse erfüllen können. Dieser Grundgedanke dieses radikalen Sozialismus, auf dem Marx aufbaut. Der erste dieser oder einer der ersten dieser radikalen Frühsozialisten war also der Gracchus Babeuf. Ende des 18. Jahrhunderts hat er gelebt in Frankreich. Er hat sowas wie ein Naturrecht des Menschen formuliert. Dieses Naturrecht des Menschen ist nichts anderes als sein Recht zu leben. Also das Recht und die Möglichkeit des einzelnen Individuums, also sein Leben zu leben und zwar tatsächlich zu existieren, nicht nur vor sich hin zu schmachten, sondern also tatsächlich glücklich zu leben, glücklich zu existieren. Und zwar genauso wie alle anderen Mitglieder dieser Gesellschaft auch. Dieser Gracchus Babeuf entwickelte also einen Begriff vom Glück aller Menschen und wollte, also seine ganze kritische Intention zielte darauf, die Ungewissheit des Schicksals zu beenden. Also jetzt Zitat von diesem Gracchus Babeuf. In der Gesellschaft, die er damals erlebte, war es also so, dass Kriege oder Krisen quasi wie Unheil von außen auf die Menschen einstürzten und da sozusagen das einzelne Individuum diesen Einbrüchen gegenüber wehrlos ausgeliefert war. Und darauf zielte die Intention von dem Gracchus Babeuf, diese Ungewissheit des Schicksals zu beenden und Verhältnisse zu schaffen, in denen die Menschen tatsächlich ihre Gesellschaft in der Hand haben und sie so gestalten, dass für alle Menschen ein glückliches Leben möglich ist. Weiterer Gesellschaftskritiker, Revolutionär, der in diesem Spektrum des radikalen Sozialismus zuzuordnen ist, der Charles Fourier, der im frühen 19. Jahrhundert lebte, auch wiederum, wir befinden uns da auch wiederum in Frankreich. Zentrale Aussage von ihm, also die zerteilte Industrie bewegt sich ganz in einem fehlerhaften Kreislauf. Sie schafft fortwährend die Grundlagen des Glücks, ohne doch das Glück zu schaffen. In der Zivilisation entspringt die Armut aus dem Überfluss. Und das Ziel seiner Gesellschaftskritik war darauf gerichtet, die Erde in einen paradiesischen Garten zu verwandeln, durch etwas, was er attraktive Arbeit nannte. Darauf will ich jetzt noch eingehen. Seine Analyse besteht darin, dass die kapitalistische Gesellschaft sehr viel Reichtum schafft und damit die Grundlagen des Glücks schafft, also sehr viel produziert, was theoretisch allen Menschen zugute kommen könnte, aber sie schafft es nicht, tatsächlich diese immensen produzierten Reichtümer, also schafft es nicht, Verhältnisse zu schaffen, in denen diese Reichtümer tatsächlich den Individuen zugute kommen, so dass diese glücklich leben können. In diesem Kontext steht also seine Formulierung, dass die Zivilisation, also wenn er von Zivilisation spricht, meint er immer die kapitalistische Gesellschaft und da entspringt also die Armut aus dem Überfluss. Damit zielt er darauf hin, dass die kapitalistische Gesellschaft eine ist, die sich ganz grundlegend von allen vorherigen Gesellschaften unterscheidet. Also in vorherigen Gesellschaften war es nämlich so, dass tatsächlich sehr wenig produziert wurde und es tatsächlich nicht für alle reichte und dass deswegen sehr viele Menschen Hunger darben mussten. Und die kapitalistische Gesellschaft unterscheidet sich darin grundlegend, dass sie einen immensen Überfluss schafft, aber aus diesem Überfluss seltsamerweise Armut resultiert. Also die Menschen produzieren irrsinnig viel Reichtum, aber der kommt ihnen letztendlich nicht zugute. Und das ist aufzubrechen. Also darauf zielt dieser gesellschaftskritische Programm von dem Fourier. Er meint also, wenn man die Gesellschaft anders gestaltet, dann kann man die Erde in einen, wie er sagt, in einen paradiesischen Garten verwandeln. Also in der Bibel ist es halt eine Sache, die aus der Bibel auf die Bibel zurückgeht. Da wird ja gesprochen, irgendwo im zweiten Buch Mose oder so ähnlich, von einem Land, wo Milch und Honig fließen. Diese Vorstellung von einem überschwänglichen und glücklichen Leben im Luxus und im Reichtum zu schwelgen, hat er da so als Ziel formuliert. Und wenn er da von attraktiver Arbeit spricht, meint er also, dass die Menschen halt nicht mehr in fremdbestimmter Tätigkeit geknechtet werden sollen, sondern tatsächlich das tun, worauf sie auch Lust haben. Also die Menschen sollen nicht mehr zur Arbeit bzw. allen möglichen Formen von Tätigkeit durch Gewalt geknechtet werden, sondern sie sollen also nicht nur ihre Bedürfnisse allseits befriedigen können, sondern sich auch in ihrer Tätigkeit tatsächlich verwirklichen können und das tun, was ihnen Spaß macht und was ihnen Freude bereitet. Und er hatte die Hoffnung, dass sich Gesellschaft so organisieren lässt, dass wir alle tun und lassen können, was wir wollen und trotzdem in Saus und Braus leben können. Das ist also diese utopische Konzeption von Charles Fourier. Eine weitere Strömung des radikalen Sozialismus ist der sogenannte Neobabelwismus. Das war dann wiederum eine revolutionäre Strömung in Frankreich des 19. Jahrhunderts, die also ganz stark an den Babeuf anknüpfte, deswegen Neobabelwismus. Also Leute, die sich auf den Babeuf beriefen, also Neobabelwisten eben. Auch hier zielte die Intention auf eine frei gewählte Arbeit, also auch Bruch mit dieser Knechtschaft, Bruch mit den Zwangsverhältnissen. Und freie Tätigkeit, freies Schaffen, freie Kreativität und diese Betätigung sollte dazu führen, dass es einen Überfluss an Produkten gibt und die Möglichkeit schafft, dass Menschen über die Bedürfnisse hinaus befriedigt werden. Und da kommt diese klassische Formulierung auch her, jeder arbeite nach seinen Fähigkeiten und konsumiert nach seinen Bedürfnissen. Dann, das gehört jetzt auch in diesem Kontext des Neobabelwismus, jetzt mal als Zitat noch vorstellen. Nun aber besteht eines der wesentlichsten Prinzipien des Kommunismus, wodurch er sich von jedem reaktionären Sozialismus unterscheidet, in der auf die Natur des Menschen begründeten Ansicht, dass die Unterschiede des Kopfes und der intellektuellen Fähigkeiten überhaupt keine Unterschiede des Magens und der physischen Bedürfnisse bedingen. Dass mithin der falsche Satz, jedem nach seinen Fähigkeiten, umgewandelt werden muss in den Satz, jedem nach seinen Bedürfnissen. Also die Intention ist auch hier Bruch mit dem Leistungsprinzip und Bruch mit einer Gesellschaft, in der Menschen nur leben dürfen, einigermaßen und kläglich leben dürfen, wenn sie denn sich in der Lohnarbeit knechten und stattdessen das Plädoyer für die Einrichtung der Gesellschaft nach dem Prinzip, dass es allen Menschen gut gehen muss. Jetzt komme ich zu einem weiteren, von dem also Marx ganz stark geprägt war und der auch diesem Spektrum des frühen Sozialismus zuzuordnen ist, Wilhelm Weidling. Zielt auch wieder in eine ganz ähnliche Richtung. Er bestimmt halt, was er unter Kommunismus versteht. Kommunismus ist der Zustand einer gesellschaftlichen Organisation, in welcher alle menschlichen Kräfte in Bewegung gesetzt werden, um jedem Individuum die möglichst volle Befriedigung seiner Bedürfnisse, den möglichst vollen Genuss seiner persönlichen Freiheit zu sichern. Und die Menschheit ist notwendig immer reif für diese Form von Gesellschaft, also immer reif für den Kommunismus. Also die Intention ist jeweils immer sehr ähnlich. Also es geht immer darum, mit dem Leistungsprinzip zu brechen. Es geht immer darum, mit fremdbestimmter Arbeit zu brechen, mit der Lohnsklaverei zu brechen. Und es geht immer um diese utopische Vorstellung eines Lebens in Luxus und um eine Gesellschaft, die tatsächlich in den Händen der Menschen liegt und die sich nicht von den Menschen verselbstständigt und gegen sie wendet. Noch ein weiterer, den habe ich jetzt hier nicht namentlich aufgeführt, aber der ist auch noch sehr wichtig, der Moses Hess. Der hat mit dem Karl Marx zusammen in den 1840er Jahren in den Bund der Geächteten, den Bund der Gerechten gegründet, aus dem dann später der Bund der Kommunisten hervorgegangen ist. Also war bereits wie auch der Weidling übrigens sozusagen ein Kampfgefährten, Genosse von Karl Marx, zumindest also in früheren Zeiten. Und dieser Moses Hess knüpft wiederum stark an den bereits von mir erwähnten Neobabelwismus an und treibt den aber über sich hinaus. Also bei den Neobabelwisten war es noch so, also aufgrund der damals noch sehr niedrig entwickelten Produktivkräfte, also Technik und Wissenschaft waren noch nicht so weit entwickelt. Und deswegen denken diese Neobabelwisten sich diese kommunistische Gesellschaft noch sehr, ich sag mal, asketisch, also auf Landwirtschaft gegründet und sind der Meinung, sehr viel Luxus ist nicht möglich und müssen also das alles möglichst gerecht verteilen. Also grundsätzlich ist für die Einzelnen nur sehr wenig da. Und der Moses Hess kommt also dann zu dem Gedanken, guckt sich halt die Entwicklung von Wissenschaft und Technik an und kommt in diesem Zusammenhang dann auf den Gedanken, diese befreite und kommunistische Gesellschaft eine sein muss, also in der kein asketisches Leben geführt wird, sondern in der tatsächlich sehr viel und ausreichend und über die Bedürfnisse hinaus an Gütern vorhanden sein kann. Interessant noch bei diesem letzten Vertreter, den ich also hier vorstellen möchte, also bei dem Moses Hess, ist, dass er sich das Geld und den Staat zum Thema erhebt und dieser sowohl das Geld als auch den Staat als eine Veräußerlichung des Menschen bestimmt. Also im Geld, dadurch, dass der Mensch ein Wesen ist, das Waren produzieren muss, und dadurch, dass der Mensch also im Kapitalismus ein Wesen ist, das unter staatlicher Herrschaft lebt, schafft er sich Verhältnisse, die sich gegen ihn wenden, und tritt sozusagen selbst nach außen und schafft sich Verhältnisse, die ihn knechten. Und seine Perspektive ist also vor dem Hintergrund, dass sowohl das Geld als Vermittlung zwischen den Menschen abgeschafft werden muss, als auch, dass eine staatliche Herrschaft abgeschafft werden muss. Und dass eine kommunistische Gesellschaft eine ist, in der also sowohl Geld als auch Staat verschwunden sein müssen. Da knüpft dann später dann auch sowas wie so eine anarcho-kommunistische Tradition an, also beispielsweise wie der Pjotr Kropotkin oder der Erich Mühsam, die also immer darauf betont haben, also in Kritik auch am Marxismus gesagt haben, nein, es geht nicht bloß darum, das Kapital zu überwinden, sondern es geht immer auch darum, den Staat abzuschaffen. Also das Kapital und Staat sind diese beiden Instanzen, die den Menschen im Kapitalismus knechten und beherrschen und unterdrücken, und eine befreite Gesellschaft muss also eine sein, die Staat und Kapital überwindet. Diese anarcho-kommunistische Tradition, die ist also eine, die ganz maßgeblich von diesem Moses Hess geprägt ist, der ja, genau wie ich das bereits gesagt hatte, Kampfgefährte von Karl Marx war. Wenn wir uns also über Kommunismus Gedanken machen in diesem Kontext dieser radikalen Kritik, ist dann noch die Frage, was heißt das überhaupt, vom Kommunismus zu sprechen? Manchmal gibt ja die Begriffe, werden ja oftmals halt auch wild durcheinander geworfen. Also manche sprechen vom Kommunismus, andere sprechen vom Sozialismus. Und im Kontext dieses Problemzusammenhangs möchte ich auf die Ansprache in der Volkshalle des Bundes der Gerechten aus dem Februar 1847 verweisen. Das ist jetzt ein etwas längeres Textstück. Ich lese es mal im Ganzen vor, weil das gut diese kritische Intention, also die Programmatik kommunistischer Kritik auf den Punkt bringt. Also in dieser Ansprache der Volkshalle, die also von Moses Hess auch gehalten wurde, wird also wie folgt formuliert: Der Kommunismus ist ein System, nach welchem die Erde das Gemeingut aller Menschen sein, nach welchem jeder nach seinen Fähigkeiten arbeiten, produzieren und jeder nach seinen Kräften genießen, konsumieren soll. Die Kommunisten wollen also die ganze alte gesellschaftliche Ordnung einreißen und eine völlig neue an ihre Stelle setzen. So, und jetzt setzt er das also vom Begriff des Sozialismus ab. Der Sozialismus, der seinem Namen von dem lateinischen Wort socialis, die Gesellschaft betreffend, herleitet, beschäftigt sich, wie schon sein Name sagt, mit der Einrichtung der Gesellschaft, mit dem Verhältnis des Menschen zum Menschen. Er stellt aber kein neues System auf, sondern sein Geschäft ist hauptsächlich am alten Gebäude zu flicken. Der Begriff des Sozialismus ist so wenig scharf bezeichnend, dass man alle Gefängnis-, Verbesserungserfinder, Armenhäuser, Spitäler und Suppenanstalten, Errichter unter die Sozialisten zählen kann. Und eben darum, weil das Wort Sozialismus eigentlich gar keinen festen Begriff ausspricht, sondern alles und nichts heißen kann, flüchten sich alle seichten Köpfe unter seine Fahne und schimpfen über die Kommunisten. Es ist daher nötig, dass wir fest an dem Wort Kommunismus festhalten und es kühn auf unsere Fahne aufpflanzen und dann die Streiter zählen, die sich unter derselben versammeln. Wir dürfen nicht schweigen, wenn man erklärt, Kommunismus und Sozialismus seien im Grunde ganz dasselbe und uns auffordert, den Namen Kommunismus, an den sich noch manche schwachen Geister stießen, für den Namen Sozialisten vertauschen, sondern müssen künftig kräftigen Protest gegen solchen Unsinn einlegen. Es geht also bei diesem Kommunismus, also im Verständnis des Kommunismus, darum, für eine Gesellschaft einzutreten, in der mit dem Leistungsprinzip gebrochen ist, in der allen Menschen Zugang zu allen Gütern möglich ist und zielt tatsächlich auf einen Umsturz dieser gesamten Verhältnisse. Also diese Marx'sche Formulierung des kategorischen Imperativs zielt dann demzufolge tatsächlich auf kommunistische Kritik, auf eine kommunistische Gesellschaft, die, also ich vielleicht zusammenfassend bestimmen könnte, erstens als negativ, also kommunistische Kritik ist erstens ganz wesentlich negativ. Es geht also nicht um Verbesserungen am kapitalistischen System, sondern es geht darum, also um die Negation, um die Zerstörung dieser Verhältnisse, die den Menschen knechten und in dem Sinne auch destruktiv. Zweitens, diese Verhältnisse, die den Menschen knechten und unterdrücken, sind zu zerstören. Und der Kommunismus hat im Prinzip nur so eine Utopie, kann nur eine Utopie dagegen halten. Also ist in dem Sinne negativ, dass er eigentlich ein besseres Bild von einer besseren Gesellschaft ausmalt, sondern eben darauf zielt, also eben nichts weiter hat als diese doch letztendlich abstrakte und dünne Bestimmung, dass eben alle Menschen glücklich sein sollen. Ja, und das Ganze eben tatsächlich nur durch, also drittens wäre das dann revolutionär durchzusetzen. Also es muss eben wirklich um einen Bruch mit diesen alten bestehenden Verhältnissen gehen. Und als Gegensatz dazu wäre dann der Sozialismus eine positive Wissenschaft, die in der Tradition, in der ganze Marxismus, was dann im Anschluss an Marx aufkam, zu sehen ist, also wo es um Herrschaft der Arbeit geht, die dann leitendes Prinzip sein soll. Aber, und genau darum geht es also in der kommunistischen Kritik nicht. Gut, jetzt also zusammenfassend zum Punkt 2, wenn man sich mit Marx auseinandersetzt und mit der marxischen Gesellschaftskritik auseinandersetzt, dann ist es also ganz wichtig, diese sogenannte von Lenin so bezeichnete dritte Quelle der marxischen Gesellschaftskritik nicht aus dem Auge zu verlieren, sondern den Marx nicht als Philosophen zu lesen und den Marx nicht als Ökonomen zu verstehen, sondern ihn wirklich als einen Kritiker zu verstehen, als einen, der für eine Gesellschaft eintritt, in der alle Menschen glücklich sind, in der an dem Leistungsprinzip gebrochen sind, in der es sowas gibt wie eine attraktive Arbeit oder meinetwegen auch gar keine Arbeit, aber auf jeden Fall die Beschäftigung der Menschen eine ist, die tatsächlich selbst auch schon zum Glück führen soll. Marx ist vom Hintergrund dieses radikalen Utopisten zu lesen. Nun komme ich zum nächsten Punkt. Ich will nochmal den kategorischen Imperativ, damit wir das nicht aus dem Auge verlieren, also weil das ist ja der rote Faden quasi. Es gilt, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes und ein verächtliches Wesen ist. Ich habe also bisher jetzt unter Punkt 1 verdeutlicht, woher dieser radikale und kritische Gedanke von Marx überhaupt kommt und möchte mich jetzt mit den Verhältnissen beschäftigen, also tatsächlich mit den Verhältnissen, in denen der Mensch ein erniedrigtes und geknechtetes Wesen ist. Also, was sind das für Verhältnisse? Das steht also jetzt im nächsten Punkt, der eigentlich den Hauptteil meines Vortrags auch ausmacht, also im Mittelpunkt. Ja genau, es soll diskutiert werden, was das für Verhältnisse sind, warum Marx in diesem Zusammenhang überhaupt von Verhältnissen spricht und warum diese die einzelnen Menschen knebeln und knechten und zu verächtlichen Wesen machen und so weiter, wie also die Formulierung von Marx aussieht. Dazu eingangs möchte ich auf den Kontext verweisen, in dem Karl Marx diesen kategorischen Imperativ überhaupt erst formuliert. Also das ist also, wie bereits gesagt, das ist ein Text aus der Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie oder genauer gesagt aus der Einleitung dazu, also wobei es auch im Großen und Ganzen von dem Text gar nicht mehr gibt als nur die Einleitung. Also da hat er irgendwie nur später mal noch einen anderen Teil dazu geschrieben, aber es ist kein geschlossenes Werk, das ist irgendwie nur als Fragment mal veröffentlicht worden von ihm selbst in deutsch-französischen Jahrbüchern, glaube ich. Und zufälligerweise kommt diese Formulierung von Marx über den kategorischen Imperativ, kommt aus dem Kontext seiner Kritik an der Religion. Also es ist also jener Text, wo auch sich die berühmte marxische Passage findet, dass nach der die Religion das Opium des Volkes ist. Also wohlgemerkt nicht für das Volk, sondern das Opium des Volkes. Es geht da also um selbst von den Menschen hervorgebrachte Vorstellungen, nicht welche, die ihnen von oben aufoktroyiert werden, sondern welche, die aus ihrem Zusammenleben selbst entspringen. In diesem Kontext formuliert Herr Marx also über die Religion, der Mensch macht die Religion macht nicht den Menschen. Und zwar ist die Religion das Selbstbewusstsein und das Selbstgefühl des Menschen, der sich selbst entweder noch nicht erworben oder schon wieder verloren hat. Aber der Mensch ist kein abstraktes, außer der Welt hoffendes Wesen. Der Mensch, das ist die Welt des Menschen, Staat, Sozietät, also Gesellschaft. Ne? dieser Staat, diese Sozietät produzieren die Religion ein verkehrtes Weltbewusstsein, weil sie eine verkehrte Welt sind. Sie ist die fantastische Verwirklichung des menschlichen Wesens, weil das menschliche Wesen keine wahre Wirklichkeit besitzt. Also das ganz Zentrale an dieser marxischen Religionskritik ist das verkehrte Weltbewusstsein. Also in der Religion erdichten sich die Menschen ein höheres Wesen über ihnen. Sie sprechen einerseits ihr wirkliches Wesen aus, nämlich dass sie ganz viele Möglichkeiten haben und richten aber diese Möglichkeiten auf ein höheres Wesen über ihnen. Und das liegt halt daran, dass sie, also dieses verkehrte Weltbewusstsein resultiert daraus, dass sie selbst in einer verkehrten Welt leben. Also dass die Welt, so wie sie eingerichtet ist, eine falsche bzw. verkehrte ist. Also eine Welt, in der Reichtum produziert wird und dieser Reichtum aber nicht den Menschen zugutekommt. Eine Welt, in der Menschen zwar sehr viel leisten und sehr viel arbeiten, aber das wiederum sich gegen sie wendet. In der sie trotz immens hervorgebrachter Güter keine glücklichen Wesen sind und deswegen die Menschen sich nicht als wirkliche Menschen verwirklichen können. So, und in diesem Kontext kommt er dann sozusagen zu einer kritischen Spitze gegen die Religion. Ich zitiere nochmal, das religiöse Elend, also der meint damit die Religion, ne, ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elends, und in einem die Protestation, also der Protest, ne, der Aufbruch dagegen, ne, und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, sie ist der Geist, wie sie der Geist geistloser Zustände ist, sie ist das Opium des Volkes. Dass Menschen auf den Gedanken kommen, von einer über ihnen stehenden Macht beherrscht zu werden, das hat also eine Wahrheit, ne, und damit wendet er sich gegen klassische aufklärerische Religionskritik, die also nur sagt, ja, das sind halt so irgendwie, das ist irgendwie so eine Irrlehre, die irgendwelche Pfaffen oder Priester predigen, um die Menschen besser beherrschen zu können. Und wir müssen den Leuten das ausreden und müssen die dazu bringen, die Verhältnisse so zu sehen, wie sie wirklich sind, und dann wird das schon alles gut. Und da sagt Marx, nein, das ist also genau falsch. Also es ist eine falsche Kritik an Religion. Also, sondern die hat halt ihre Ursache, und diese Ursache liegt in der Zerrissenheit der Welt, in der sie tatsächlich leben. Die Ursache liegt dafür, dass die Verhältnisse, in denen sie leben, falsch sind. Und die Kritik muss daran ansetzen, dass diese Verhältnisse aufzusprengen. Nicht bloß die Gedanken anzugreifen, die die Menschen sich über diese Verhältnisse machen, sondern es muss darum gehen, die Verhältnisse aufzubrechen, die diese Gedanken überhaupt erst hervorbringen. Und in diesem Kontext hat diese Religion immer so einen doppelten Charakter. Sie ist einerseits sagen eine Verschleierung, also die Menschen machen sich ihr Elend erträglicher, und andererseits weist aber die Tatsache, dass sie sich ihr Leben erträglicher machen müssen, darauf hin, dass die Verhältnisse selbst falsch sind und ein Elend hervorbringen. Und wenn es in religiösen Ideen die Vorstellung gibt, ja, nach dem Tod werde ich mal glücklich leben können oder komme ich vielleicht ins Paradies oder auch nicht, weist das zumindest darauf hin, dass die Menschen sich was anderes denken als die elendigen Verhältnisse, in denen sie leben. Also in dem Zusammenhang sozusagen auch der Vergleich mit dem Opium, ne? Also Opium ist ja nicht nur was Böses, was irgendwie Menschen betäubt, sondern man hat ja dabei eben auch einen angenehmen Rauschzustand. Und in diesem Rausch, dieser Rauschzustand könnte über Bestehendes hinausweisen. Das ist vielleicht auch nur, ich weiß nicht, ob das jetzt ein bloßer Mythos, bloße Erzählung ist, aber Marx war ja nebenbei auch ein großer Opiumliebhaber. Also in dem Kontext muss man auch diese marxische Formulierung sehen, dass die Religion das Opium des Volkes ist. Also es ist nichts, was die Menschen verordnet kriegen, damit sie irgendwie eingeschläfert werden. Zielt schon auch auf Befreiung, aber eben nur in verknappter und verkürzter Form. Ja, und in diesem Kontext bestimmt dann Marx oder formuliert dann Marx also diesen kategorischen Imperativ aus der Religionskritik, und zwar in dieser Bestimmung, wenn der Mensch das höchste Wesen für den Menschen ist, darauf zielt es also der Mensch soll sozusagen nicht an dieses höhere Wesen, nicht die Verhältnisse in diesem höheren Wesen verorten, sondern sich selbst als höchstes Wesen anerkennen. Und wenn das gelingt, wenn der Mensch das höchste Wesen für den Menschen ist, dann gilt es, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes und verächtliches Wesen ist. Also tatsächlich diese Verhältnisse aufzubrechen, die diese Vorstellung hervorbringen, und gesellschaftliche Verhältnisse zu schaffen, in denen alle Menschen glücklich leben können. Diesem Gedanken möchte ich jetzt weiter folgen. Also was wir bisher diskutiert haben, waren ja ausschließlich sagen Texte des sogenannten frühen Marx, also wo er noch nicht gesellschafts kritische, ist noch nicht dieses gesellschaftskritische Gesamtwerk des Kapital geschrieben hat, also wo er da tatsächlich die kapitalistische Gesellschaft in ihrer Funktionsweise analysiert. Aber dieser Grundgedanke, dass die bestehende Welt eine verkehrte ist, eine auf dem Kopf stehende und dass sie deswegen Unheil produziert, weil sie sich von den Menschen verselbstständigt, weil das Verhältnisse sind, die Menschen einerseits selbst hervorbringen, die sich aber gleichzeitig gegen sie wenden. Dieser philosophische Begriff der Verkehrung, quasi, dass die kapitalistische Welt auf dem Kopf steht. Also dieser Grundgedanke, der zieht sich von Anbeginn durch das gesamte Werk von Marx, wie auch die Intention, die darauf zielt, diese auf dem Kopf stehenden Verhältnisse umzuwerfen und mittels Kritik zu einer Gesellschaft zu kommen, wo es der Mensch kein geknechtetes Wesen mehr ist. Das zieht sich als roter Faden von Anfang bis Ende durch das gesamte marxische Werk hindurch. Jetzt möchte ich sozusagen zu den marxischen Bestimmungen der kapitalistischen Gesellschaft kommen. Und was also ganz zentral ist, also die marxische Kritik einerseits am Wert und die marxische Kritik andererseits am Staat. Dazu möchte ich auf das marxische Hauptwerk verweisen, also das Kapital. Das heißt, der im Untertitel, wer sich es mal angeguckt hat, zur Kritik der politischen Ökonomie, wird auch diese Intention deutlich. Ne? Also dieser Begriff politische Ökonomie zielt auf diese Einheit, also sowohl politisch, was also auf den Staat zielt, und andererseits Ökonomie, was also quasi auf die Wirtschaft zielt, also das als Einheit immer zu betrachten, also Staat und Kapital sozusagen, und das gleichzeitig sich aber immer kritisch zum Gegenstand zu erheben. Also keine bessere Politik machen und keine bessere Ökonomie machen, sondern die Verhältnisse, die gesamte politische Ökonomie umstürzen und durch eine kommunistische Gesellschaft ersetzen. Also das liegt in diesem Untertitel des Kapitals, liegt das schon ganz zentral drin. Der Begriff, wichtigster marxische Begriff im Kapital, der sich durch dieses gesamte Werk hindurchzieht, das ist also der Wert. Und ich möchte deutlich machen, wovon da überhaupt die Rede ist. Und zwar dieser Begriff des Werts, der taucht in der marxischen Beschäftigung bereits auch sehr früh auf. Es gab, eine Schrift von ihm aus dem, ja, ich glaube, Anfang der 40er Jahre des 19. Jahrhunderts. Da gab es eine Debatte im Rheinischen Landtag, also in Köln, wo Marx zur damaligen Zeit lebte und eine Zeitung rausbrachte, die Rheinische Zeitung. Und da gab es im Rheinischen Landtag, also das Rheinland war damals sozusagen Provinz des Königreichs Preußen, und in diesem Rheinischen Landtag, also vergleichbar wahrscheinlich heute mit den Landtagen der Bundesländer ungefähr, in diesem Rheinischen Landtag gab es eine Debatte zum sogenannten Holzdiebstahlsgesetz. Und der Hintergrund dieser Debatten zum Holzdiebstahlsgesetz war der, dass es eine lange überlieferte Tradition gab, und die bestand darin, dass bestimmte Menschen, die sehr wenig hatten, die sehr arm waren, nämlich Witwen, dass die Witwen das Recht hatten, in den Wäldern der Adligen Holz aufsammeln zu dürfen, also sozusagen nur den Reisig, nicht etwa Bäume fällen zu dürfen, sondern den Reisig aufzuklauben und den sich nach Hause zu tragen in ihre Öfen, und damit sie wenigstens also im Winter nicht erfrieren mussten. Gab es also diese Tradition, sie durften den Reisig zusammentragen und diesen Reisig dann halt nutzen als Feuermaterial. Das ist also eine lang überlieferte historische Tradition gewesen. Es gab dann irgendwann diesen Beschluss des Rheinischen Landtags, also dass man mit dieser althergekommenen Tradition Schluss machen wollte und dass den Reisig dann lieber doch den Besitzern des Waldes, also den adligen Besitzern des Waldes ausschließlich zugänglich machen wollte. Und also gab den Beschluss, der halt den Witwen das Verbot, weiter Reisig zu sammeln. Vor diesem Hintergrund geschah es dann so, dass, wie das bei langen Traditionen so ist, die Witwen oder viele haben sich halt daran nicht gehalten, sondern haben weiter Reisig gesammelt in den herrschaftlichen Wäldern und haben den weiter als Brennmaterial benutzt. Und die wurden halt von der preußischen Polizei aufgegriffen und vor Gericht gestellt dafür und sollten verurteilt werden. Und es gab die Diskussion, wie hoch das Strafmaß sein sollte in diesem preußischen Landtag und an den preußischen Gerichten des Rheinlandes. Und da überlegten sich die Rechtsgelehrten hin und her, wie diese Witwen denn nun für ihre böse Untat zu bestrafen seien, und kam dabei auf eine eigentümliche Formulierung, die da lautete: gemäß des Wertes, den der Reisig hatte, den sie eingesammelt haben, gemäß dieses Wertes sollten sie dann auch bestraft werden, also mit einer entsprechenden Geldbuße. Ja, in dem Kontext stößt Marx zum ersten Mal auf diesen eigentümlichen Begriff des Wertes und macht sich Gedanken darüber, was es überhaupt ist, was meinen die da, also diese Rechtsgelehrten und die das im Rheinischen Landtag diskutieren, was meinen die, wenn die vom Wert des Reisigs sprechen, was ist damit gemeint, worauf zielt das? Dass dieser Reisig auf einmal Wert haben soll und vorher hatte er irgendwie keinen. Da lag halt der Reisig rum im Wald und konnte einfach genutzt werden. Und jetzt ist dieser Reisig auf einmal ein Gegenstand, dem ein bestimmter Wert zukommt und demzufolge, ja, was bedeutet das jetzt? Und Marx kommt da in diesem Text, Debatten zum Holzdiebstahlsgesetz, auf den Gedanken, der ihn zeitlebens nicht loslassen wird, nämlich von Wert eines Gegenstandes spricht man also dann, wenn das Produkt nicht für die Allgemeinheit genutzt werden kann. Wenn sich das entsprechende Produkt, dieses Gut, in Privatbesitz befindet und dem allgemeinen Nutzen entzogen ist, also hat ein Gegenstand Wert, dann kann er nicht einfach benutzt werden, kann er nicht einfach aufgesammelt werden, kann er nicht einfach so für menschliche Bedürfnisse verwendet werden, nicht einfach so dem menschlichen Glück zugeführt werden, sondern dieses Produkt ist vom Reichtum, von der Nutzung ausgeschlossen, sozusagen eine Vorstellung, also an sich sieht diesem Reisig ja nicht an, ne? Er liegt halt vorher im Wald wie nachher, aber auf einmal hat er eben Wert. Also ist etwas, was durch die Gesellschaft diesem Gegenstand, in diesem Fall dem Reisig, eben zugeschrieben wird und bedeutet eben, dieses Produkt ist nicht aufzusammeln, ist nicht zu nutzen, sondern die Gemeinheit ist von der Nutzung ausgeschlossen. Und einzig und allein der Privateigentümer ist berechtigt, das zu nutzen. Das heißt, es also, ein Gegenstand hat Wert, also der Ausschluss aller durch alle von der Nutzung des gesellschaftlichen Reichtums. Und genau in dieser Form befindet sich also der Reichtum in kapitalistischen Gesellschaften. Und damit beginnt, wer mal reingeschaut hat, das Marxische Hauptwerk, der erste Satz des Kapitals, der lautet also, ich zitiere jetzt mal frei, ich weiß nicht genau, ob ich es jetzt wortwörtlich hinkriege, der Reichtum kapitalistischer Gesellschaften erscheint in der Form, in kapitalistischen Gesellschaften herrscht die Warenform. Der gesamte Reichtum erscheint in der Form von Waren und diese Waren sind also Dinge mit Wert. Also in einer Ware ist dann zu sprechen, wenn ein Gegenstand Wert hat. Und das bedeutet also, diese marxische Formulierung zielt genau darauf, dass der gesamte Reichtum in der kapitalistischen Gesellschaft warenförmig ist. Also alles, was hergestellt wird, nimmt also zwangsläufig sofort nach Herstellung die Form der Ware an. Das heißt, man muss für ein Produkt Geld vorstrecken, um es weiterhin besitzen oder um es besitzen zu können, um es nutzen zu können. Und wer nicht in der Lage ist, dieses Geld vorzustrecken, ist von diesem Reichtum ausgeschlossen. Und je nachdem, wie viel Geld man eben vorstrecken kann, um so einen großen Ausschnitt aus dem Reichtum darf man benutzen. Und ja, wer das nicht hat, ist prinzipiell ausgeschlossen von diesem Reichtum. Kapitalismus als eine Gesellschaft, in der der Reichtum prinzipiell nur in Form von Waren auftritt. Diese Waren sind in ihrer Nutzung ausgeschlossen von allen durch alle und nur für Geld zu haben und von einer Ware ist dann zu sprechen, wenn ein Gegenstand Wert hat. Eine gesellschaftliche Vorstellung, dass dieses Produkt zu einem anderen in einem bestimmten Verhältnis steht, nämlich namentlich zum Geld und eben nur zu haben ist, wenn man eben ein bestimmtes, Marx spricht dann vom Äquivalent, also sozusagen Vergleichsmittel, also was das Geld ist, also nur dann, wenn man das vorstrecken kann, kommt man in den Genuss dieses Reichtums. So, und was hier an diesem Punkt, gerade bei dieser ersten marxischen Beschäftigung, bei der marxischen Beschäftigung mit dem Wert deutlich wird, ist also, dass der Staat dabei von Anfang an eine ganz zentrale Rolle spielt. Also es ist sozusagen ein Holzdiebstahlsgesetz, was da diskutiert wurde, also etwas vom Staat erlassen ist. Also der Staat diktiert, dass sich die Produkte, dieses eine Produkt, um was es da ging, also der Reisig, dass es die Form des Werts annimmt, dass dieser Gegenstand einen Wert hat und dass demzufolge die Mehrheit der Menschen von seiner Nutzung ausgeschlossen ist. Also von Anfang an gehört das unmittelbar zusammen, also der Wert, dass die Reichtümer Wert haben und demzufolge nicht von allen genutzt werden können auf der einen Seite und der Staat, der das diktiert als gesellschaftliche Macht, die verfügt dass die Produkte nicht von den Menschen genutzt werden können. Also sagen wir, bereits auf dieser ganz grundlegenden Ebene gehört der Ausschluss von Menschen durch Menschen im Wert, also letztendlich also erzwingt, dass Menschen arbeiten müssen, Lohn arbeiten müssen, um Geld zu bekommen, um sich Waren kaufen zu können. Also diese Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, die ja als ein Grundmerkmal des Kapitalismus ist, die hängt von Anfang an ganz eng zusammen mit der Herrschaft von Menschen über den Menschen. Also es einen Staat gibt, der genau das diktiert. Kann ich was fragen? Ja. Wie ist es passiert? Weil irgendwie der Landtag hat sich überlegt, hey, irgendwie so ein Gesetz ist sinnvoll, wir müssen das jetzt machen. Oder gab es da irgendwie Druck von irgendwelchen Waldbesitzern? Oder wie ist so diese Debatte überhaupt entstanden? Da gab es primär Druck, ja, also Druck von den Besitzern dieser, Wälder. Also die haben sich ja eben darüber beschwert, dass da, was wollen die da eigentlich, diese komischen Witwen, warum, was ist das für eine komische Tradition, dass die da Reis sich aufsammeln dürfen. Das geht ja so nicht. So. Und da haben die einfach ja politisch Druck gemacht. Also was die kapitalistische Gesellschaft grundlegend auszeichnet, ist also, dass es sich da um ein Verhältnis von Ware und Geld handelt. Also die Produkte, die erzeugt werden, befinden sich in der Form der Ware. Und diese Ware ist nur zu bekommen gegen Geld. Und die Gesellschaft, die kapitalistische Gesellschaft, gründet sich auf diesen unentwegten Tausch dieser Waren mit dem Geld als das Vermittelnde, als die vermittelnde Instanz. Und in diesem Warentausch erzeugen die Menschen also eine gesellschaftliche Bewegung, die sich von ihnen verselbstständigt. Der Kerngedanke im Kapital ist also, dass das gesellschaftliche Verhältnis eins ist, was zwar von den Menschen hervorgebracht wird und sich aber gleichwohl von ihnen verselbstständigt. Und das umschreibt Marx mit dem Begriff des sogenannten Fetischismus, der den Waren anhaftet. Also sie tauschen ihre Waren miteinander und benutzen dabei das Geld. Und dieses Geld wird zum Ausdruck des gesellschaftlichen Verhältnisses, was sich von ihnen verselbstständigt. Und auch da haben wir wieder diesen Doppelcharakter auch. Also wenn man sich die einzelne Münze anguckt, da hat man sozusagen auf der einen Seite steht da eine bestimmte Zahl drauf, ne? Also sozusagen Ausdruck des Werts. Und auf der anderen Seite das jeweilige Landeswappen oder der Landesvater, dieses Landessymbol, Staatssymbol ist da drauf. Also sozusagen ist diese Einheit von Herrschaft des Menschen über den Menschen, also Staat, und von Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, also der Druck, die Knechtschaft durch die Ökonomie, das ist also jeweils im Geld schon ausgedrückt. In dem Zusammenhang formuliert Marx dann auch, dass das Geld der gesellschaftliche Zusammenhang ist, den jeder einzelne Mensch stets und ständig in seiner Tasche mit sich herumträgt. Gesellschaft, der gesamte gesellschaftliche Zusammenhang erscheint an diesem Geld, also das Geld wird zum Ausdruck des gesellschaftlichen Zusammenhangs. Und damit erscheint Gesellschaft an einem einzelnen Ding, nämlich an der Münze bzw. an dem Geldschein und wird damit undurchdringbar, gilt als etwas, was natürlicherweise gegeben ist. Also Gesellschaft ist nicht offen erkennbar, es gibt keine offene und direkte Herrschaft, wie das in vorkapitalistischen Zeiten war. Es verhält sich nicht so, dass diese Herrschaft offen ist, dass sie direkt ist, sondern also Marx spricht von Versachlichung. Eine Sache beherrscht sie, also diese Ausbeutung und diese Herrschaft drückt sich an einem Gegenstand, an einer Sache aus, nämlich an der einzelnen Münze bzw. am einzelnen Geldschein. Und es handelt sich also um versachlichte Verhältnisse. Und das ist also eine ganz wichtige Bestimmung, wenn wir also auf den marxischen kategorischen Imperativ, also dass es uns also geht um Verhältnisse, die umzustürzen sind, in denen der Mensch ein elendes und geknechtetes Wesen ist, dass diese Verhältnisse versachlichte Verhältnisse sind. Also Verhältnisse, in denen Herrschaft nicht direkt erscheint, sondern in denen sie vermittelt erscheint, an einer Sache, nämlich am Geld, sich an einem Ding ausdrückt. Also in dem Zusammenhang gibt es von Marx auch diese Formulierung der verdinglichten Herrschaft. Also Herrschaft drückt sich aus an einer Sache, an einem Gegenstand und wird damit undurchdringbar. Also nicht mehr, sie liegt nicht mehr offen zutage, sondern also sie verschleiert sich. Damit ist nur auch eine wichtige Bestimmung dafür gegeben, was es bedeutet, wenn Marx davon spricht, dass alle Verhältnisse umgestürzt werden müssen, in denen der Mensch ein elendes und geknechtetes Wesen ist. Alle Verhältnisse, also auch die kapitalistischen, auch diese versachlichten. Also die Vordenker des Kapitalismus selbst, also diese von mir bereits genannten politischen Ökonomen, also die Marx kritisiert, also Adam Smith und der David Ricardo, die kapitalistische Gesellschaft als eine hochgejubelt, die mit Herrschaft und Ausbeutung Schluss gemacht hätte. Die haben gesagt, ja früher im Feudalismus, da wurden Menschen geknechtet und geknebelt, aber jetzt entsteht unsere neue, liberale, kapitalistische Gesellschaft und in dieser Gesellschaft ist Schluss mit Ausbeutung und Herrschaft. Jetzt verwirklichen wir uns wirklich. Und diesen politischen Ökonomen hält Marx entgegen, also Moment mal, Herrschaft und Ausbeutung bestehen fort, aber sie bestehen in einer ganz bestimmten Form fort, nämlich es ist eine verschleierte Herrschaft, eine, die nicht mehr offen zutage liegt, eine, die sich am Geld, an einer Sache darstellt. Und auch diese Verhältnisse sind abzuschaffen und ihr glaubt, also jetzt an diese Ökonomen gerichtet, ihr glaubt, dass eure Gesellschaft zu Freiheit und Glück für alle Menschen führt, aber ihr irrt euch, sondern es verhält sich so, dass Herrschaft und Ausbeutung fortbestehen. Wollen wir tatsächlich Verhältnisse erzeugen, in denen alle Menschen glücklich sind, dann ist auch mit dieser versachlichten Herrschaft im Staat versachlicht und auch mit dieser versachlichten Ausbeutung, nämlich also im Geld und in der kapitalistischen Lohnarbeit, ist auch damit Schluss zu machen. Und es ist für Verhältnisse einzutreten, denen es prinzipiell überhaupt keine Ausbeutung des Menschen durch den Menschen mehr gibt und in der es überhaupt keine Herrschaft des Menschen über den Menschen mehr gibt. Möchte ich jetzt auf den Begriff des Kapitals eingehen? Also ich hatte ja bereits gesagt, dass in der kapitalistischen Gesellschaft die Produkte als Waren auftreten, das heißt also Dinge mit Wert. Und dieser Wert tritt den einzelnen Produkten gegenüber in Form des Geldes. Und mit diesem Geld passiert nun Folgendes in der kapitalistischen Gesellschaft, nämlich, dass es sich auf sich selbst bezieht. Das heißt also, die Geldbesitzer das Geld investieren, also einerseits in Produktionsmittel und andererseits in Arbeitskräfte und damit menschliche Arbeitskraft sich aneignen. Also es ist einen kapitalistischen Produktionsprozess gibt, in der die Produktion betrieben wird um der Vermehrung des Geldes wegen. Also das Geld, was im kapitalistischen Produktionsprozess mehr wird, und zwar durch Einsaugung, durch permanente Vernutzung menschlicher Arbeitskraft. Das ist also das, was Marx dann als Kapital bestimmt. Also Kapital ist erstmal eine bestimmte Form von Geld, nämlich Geld, was sich in der Produktion vermehrt, und zwar durch Einsaugung menschlicher Arbeitskraft. Also dadurch, dass Menschen mit diesem Geld, mit dieser Sache in ein Ausbeutungsverhältnis gesetzt werden. Das ist gleichzeitig auch eine Kritik an so herkömmlichen linken Vorstellungen vom Kapital. In manchen linken Kreisen ist das Kapital ja irgendeine den Menschen gegenüberstehende böse Macht oder so. Also spricht man dann von den bösen Kapitalisten oder von dem bösen Reichtum oder so. Und das Marx'sche Verständnis vom Kapital ist ein ganz und gar anderes. Nämlich der bestimmt also Kapital als ein Verhältnis. Und damit sind wir wieder bei unserem ganz zentralen Begriff im Zusammenhang mit dem Marx'schen Imperativ. Da geht es ja um Verhältnisse, in denen der Mensch ein elendes und geknechtetes Dasein führen muss. Und das ganz zentrale Verhältnis ist also das Kapital. Da wäre nun die Frage, also was ist das für ein Verhältnis? Oder was ist überhaupt erstmal ein Verhältnis, wäre zu fragen. Also Verhältnis kommt ja von sich verhalten. Also wie verhält sich jemand? Ein Verhältnis ist sozusagen eine durchgesetzte Art, sich regelmäßig auf bestimmte Art und Weise zu verhalten. Also so wie ich mich öfters verhalte, so sieht dann eben das bestimmte Verhältnis aus. Oder ja, wenn ich mit jemandem ein Verhältnis habe, dann bedeutet das, also dass ich mich öfters mal zu diesem Menschen irgendwie verhalte. Ne? Eine generalisierte Art von Verhalten, könnte man sagen. Eine durchgesetzte, verknöcherte, sich festgesetzte Form, sich regelmäßig zueinander zu verhalten, auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und das Kapital ist nun so ein Verhältnis. Also das Kapital ist eine Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen. Und zwar gehen sie eben in der kapitalistischen Gesellschaft dergestalt miteinander um, dass ihre Arbeitskraft zur Ware wird, dass sie im kapitalistischen Produktionsprozess ihre Arbeitskraft verausgaben müssen, damit das Kapital auf der anderen Seite wächst. Und die Menschen verhalten sich in der kapitalistischen Gesellschaft so zueinander, dass es eine staatliche Herrschaft gibt, die Herrschaft des Kapitals absichert, und gleichzeitig wird die menschliche Arbeitskraft halt permanent in den kapitalistischen Produktionsprozess eingesaugt mit dem Ziel der permanenten Verwertung und einer Produktion um ihrer selbst willen, mit dem Ziel, dass Geld immer weiter wächst. Also dann, Marx spricht dann von der Akkumulation, also dass es immer weiter anwächst und eine Produktion entsteht, die ausschließlich um des Wachstums von Geldes beziehungsweise eben um des Profitwillens da ist. Das Kapital ist also ein gesellschaftliches Verhältnis, also kein Verhältnis zwischen einzelnen Menschen, sondern ein Verhältnis, was die gesamte Gesellschaft umfasst. Das Kapital ist also ein Aneignungsverhältnis, also menschliche Arbeitskraft wird im kapitalistischen Produktionsprozess angeeignet und verwertet. Das Kapital ist ein Ausbeutungsverhältnis. Diese Arbeitskraft wird auf eine ganz bestimmte Art und Weise angeeignet, nämlich es wird den Menschen entzogen. Sie haben sich zu Knechten für einen fremdbestimmten Selbstzweck, nämlich den der Verwertung des Werts. Und es ist drittens ein Herrschaftsverhältnis. Ist etwas, was die Menschen beherrscht und was sich von ihnen permanent verselbstständigt. Und nun hatte ich das bereits angedeutet, dass Kapital sich notwendig immer auf sich selbst bezieht und sozusagen aus sich selbst heraus wächst. Marx spricht dann in diesem Zusammenhang von der Akkumulation des Kapitals, also das permanente Anwachsen dieses Kapitals. Sie gibt also dieser Gesellschaft selbst innewohnende Dynamik, die halt darauf gründet, dass immer mehr Menschen in dieses Kapitalverhältnis hineingezogen werden. Und da gibt es jetzt hier Marx' Bestimmungen, die recht anschaulich sind, die wir vielleicht uns nochmal hier als Zitate angucken und anhand dieser Zitate diskutieren kann. Ich lese mal diesen ganzen längeren Teil zur Akkumulation des Kapitals vor. Je größer der gesellschaftliche Reichtum, das funktionierende Kapital, Umfang und Energie seines Wachstums, also auch die absolute Größe des Proletariats und die Produktivkraft der Arbeit, desto größer die industrielle Reservearmee. Die disponible Arbeitskraft, also frei verfügbare heißt das, wird durch dieselben Ursachen entwickelt wie die Expansivkraft des Kapitals. Die verhältnismäßige Größe der industriellen Reservearmee wächst also mit den Potenzen des Reichtums. Je größer aber diese Reservearmee im Verhältnis zur aktiven Arbeiterarmee, desto massenhafter die konsolidierte Übervölkerung, deren Elend im umgekehrten Verhältnis zu ihrer Arbeitsqual steht. Je größer endlich die Lazarusschichte, das sind also die ganz Armen so, die Lazarusschichte der Arbeiterklasse und die industrielle Reservearmee, desto größer der offizielle Pauperismus, also die Verarmung. Dies ist das absolute allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation. Ich lese gleich mal weiter. Wir sehen, innerhalb des kapitalistischen Systems vollziehen sich alle Methoden zur Steigerung der gesellschaftlichen Produktivkraft der Arbeit auf Kosten des individuellen Arbeiters. Aber alle Methoden zur Produktion des Mehrwerts sind zugleich Methoden der Akkumulation und jede Ausdehnung der Akkumulation wird umgekehrt Mittel zur Entwicklung jener Methoden. Es folgt daher, dass im Maße, wie Kapital akkumuliert wird, die Lage des Arbeiters, welches immer seine Zahlung hoch oder niedrig sich verschlechtern muss. Das Gesetz endlich, welches die Arbeitslosenarmee stets mit Umfang und Energie der Akkumulation in Gleichgewicht hält, schmiedet den Arbeiter fester an das Kapital als den Prometheus die Keile des Hephaistos an den Felsen. Es bedingt eine der Akkumulation von Kapital entsprechende Akkumulation von Elend, die Akkumulation von Reichtum. Auf dem einen Pol ist also zugleich Akkumulation, also immer Ansammlung, ne, oder Anhäufung, ist also zugleich Akkumulation von Elend, Arbeitsqual, Sklaverei, Unwissenheit, Brutalisierung und menschlicher Degradation, also Herabsetzung heißt das, auf dem Gegenpol. Das heißt, auf der Seite der Klasse, die ihr eigenes Produkt als Kapital produziert. Das war jetzt ein langes von mir vorgetragenes Zitat aus dem Kapitalband 1. Damit zielt Marx darauf hin, dass dieses Verhältnis, was ich geschildert habe, es handelt sich also beim Kapital um ein gesellschaftliches Verhältnis, also eine bestimmte Art, sich zu verhalten. Diese Art, sich zu verhalten, dieses Verhältnis der Ausbeutung und dieses Verhältnis der Herrschaft, hat die Tendenz, sagen die einzelnen Individuen, die dieses Verhältnis selbst durchführen, selbst praktizieren, immer weiter in die Abhängigkeit zu bringen, und zwar in die Abhängigkeit ihres eigenen Verhältnisses. Das Kapital, das ist eine gesellschaftliche Verhaltensweise, die sich von den handelnden Menschen verselbstständigt und über sie zu einer Macht wird, die sie ihrerseits beherrscht. Und das ist sozusagen das ganze Verrückte. Das ist einerseits diese Gesellschaft, die kapitalistische Gesellschaft, eine ist, die von den Menschen hervorgebracht wird, und gleichzeitig eine ist, in deren Knechtschaft und Abhängigkeit sie geraten. Sie geraten also in Abhängigkeit von etwas, was sie selbst geschaffen haben. Dieser Doppelcharakter, der wird also ganz häufig verkannt in gesellschaftlichen Diskussionen. Also entweder denken Leute, ja, Gesellschaft ist was irgendwie einzelne Menschen machen, und Gesellschaft ist dann irgendwie die Summe dieser ganz vielen Handlungen. Und andere denken, ja, Gesellschaft ist was irgendwie was Objektives von oben, worauf Einzelne überhaupt keinen Einfluss haben. Und die marxische Kritik, die zielt darauf, dass es sich um beides handelt. Es sind Verhältnisse, die von den Menschen hervorgebracht werden und sich aber gleichwohl von ihnen verselbstständigen, aufgrund der dieser Gesellschaft innewohnenden Gesetzmäßigkeit, die also ganz grundlegend schon in diesem Charakter des einzelnen Produkts als Ware begründet ist. Also schon weil der einzelne Reichtum den Menschen nicht zugänglich ist, also sich schon in einer Form befindet, in der er generell nicht nutzbar ist für die einzelnen Menschen, das muss zwangsläufig Verhältnisse hervortreiben, die sich von den Menschen verselbstständigen und muss zu einem gesellschaftlichen Zusammenhang führen, in dem die Menschen durch das, was sie selbst tun, durch ihren eigenen gesellschaftlichen Zusammenhang unterdrückt und geknechtet werden. Und die Zuspitzung dieser Akkumulation des Kapitals ist dann die von dieser Gesellschaft selbst geschaffene Tendenz also zur Krise. Krise begründet sich erstmal ganz prinzipiell darin, also in der marxischen Diskussion spricht man also von einer Überakkumulation, die also darauf zielt, also das Kapital produziert eine große Menge von Produkten und die sind dann irgendwann mal nicht mehr absetzbar. Es gibt keinen Absatz für diese Produkte und was dann darauf hinausläuft, dass das Kapital selber nicht mehr so akkumulieren kann, wie es seinem Gesetz nach eine der permanenten Dynamik und des permanenten Weitertreibens ist, sozusagen an seinen eigenen Kriterien scheitert. Also von einer Krise des kapitalistischen Systems ist nicht zu sprechen, wenn bestimmte Menschen arm sind oder arbeitslos oder wenn es ihnen nicht gut geht, sondern also Krise der kapitalistischen Gesellschaft tritt dann ein, wenn diese Funktionsbestimmung des kapitalistischen Systems selbst nicht mehr greift. Also wenn sie nicht mehr nach ihren eigenen Gesetzen dynamisch sich entfalten und wachsen kann, dann kommt es sozusagen zu den gesellschaftlichen Einbrüchen, die Marx also bestimmt, dass diese Krise als eine gewaltvolle Einheit, einerseits stellt sich die gewaltvolle Einheit zusammengehöriger Momente her und andererseits bricht dabei dieser gesellschaftliche Zusammenhang auseinander. Die Verhältnisse sich dann halt so weit von den Menschen verselbstständigen, dass eine gesellschaftliche Reproduktion auf dieser Grundlage nicht mehr möglich ist. Und diese Krisentendenz dieser kapitalistischen Gesellschaft drückt dann also in zugespitzter Form das aus, was sowieso schon, also was das Kapital an sich schon seinem Begriff nach mit sich bringt. Ne? Also ich hatte ja bestimmt, dass Kapital ein Verhältnis ist, das sich über die Menschen hinweg entwickelt, sozusagen ihre Arbeitskraft einsaugt, ihre Arbeitskraft aneignet also und sie beherrscht und ausbeutet. Und bei dem ständigen Wachstum des Kapitals immer mehr zu Anhängseln dieser gesellschaftlichen Bewegung werden, wie das also der Marx hier in dem Zitat aus dem Kapitalband 1 bestimmt, also dass sie selbst ein Verhältnis schaffen, das sich von ihnen verselbstständigt und sie immer mehr Anhängsel dieser gesellschaftlichen Bewegung werden. Wenn diese gesellschaftliche Bewegung eine ist, die notwendig von Zeit zu Zeit aus dem Ruder gerät und sich sozusagen dieser Widerspruch sich in der Krise Luft macht, dann werden die Menschen also von ihrem eigenen Verhältnis, das sie selbst produziert haben, in den Abgrund gerissen oder beziehungsweise in einer abgeschwächten Form einfach außer Kurs gesetzt. Also sie schaffen selbst Verhältnisse, die sie logisch notwendig in der kapitalistischen Gesellschaft überflüssig machen muss. Also sie werden selbst vollkommen nichtig. Sie schaffen ein Verhältnis, was dazu führt, dass sie letztendlich als Individuen pure Nullen werden, als Individuen nicht mehr zählen. Ne? Ein gesellschaftliches Verhältnis, das notwendig katastrophisch über den Menschen zusammenbrechen muss. In dem Zusammenhang von Engels, also auch ein recht früher Text von Engels zur Krise, was soll man von einem Gesetz denken? Also er meint dieses Gesetz der kapitalistischen Gesellschaft, die Vermittlung durch Waren und durch den Wert. Was soll man von einem Gesetz denken, das sich nur durch periodische Revolutionen durchsetzen kann? Es ist eben ein Naturgesetz, das auf der Bewusstlosigkeit der Beteiligten beruht. Da dieser Reichtum prinzipiell von den Menschen getrennt ist und dadurch eine gesellschaftliche Bewegung in Gang gesetzt wird, die sich von den Menschen notwendig verselbstständigt, haben wir es eben letztendlich mit einem Zusammenhang zu tun, dessen ganze Entwicklungsgesetzlichkeit die Menschen notwendig unter sich begraben muss. Damit haben wir also diesen Begriff der Verhältnisse, in denen der Mensch ein elendes und verächtliches und geknechtetes Wesen ist, sozusagen weiter bestimmt. Also wir haben uns einen Begriff gemacht von den Verhältnissen, die Menschen elend, verächtlich und in geknechteten Zustand bringen. Der Ausgangspunkt dieser Darstellung von mir, der Verhältnisse, die sich von den Menschen verselbstständigen, war ja die marxische Religionskritik. Also da hatten wir also schon dieses grundlegende Motiv der Verkehrung angesprochen. dass die gesellschaftlichen Zustände verkehrt sind und sich den Menschen gegenüber auf den Kopf stellen. Und also hier bereits diese Eigendynamik angesprochen, ja, dass die Religion Verhältnisse ausdrückt, in denen die Menschen nicht ihrer menschlichen Bestimmung gemäß leben können, sondern Verhältnisse, die sich von den Menschen verselbstständigen. Und das drückt sich nun nochmal ganz zentral aus in der Tatsache, dass die kapitalistische Gesellschaft eine ist, die gleichzeitig sowohl ein materielles Produzieren als auch etwas, was notwendig in den Köpfen passiert. Diese Bestimmung von mir anfangs, den Wert betreffend, die zielte ja darauf hin, dass mit dem Produkt selbst, also mit diesem Gegenstand, das ist in dem Sinne gar kein Produkt, ne, das ist ja also ein purer Gegenstand, der im Wald rumliegt, dem kommt also auf einmal ein Wert zu. Also wird also durch die Gesellschaft eine bestimmte Eigenschaft zugeschrieben. Das ist also etwas, was man nicht in dem einzelnen Ding aufspüren kann. Wenn das jetzt ein Gegenstand mit Wert ist quasi, der nun Wert hat oder ob er nicht Wert hat, das sehe ich ihm nicht an. Ob das jetzt ein Bleistift in einer kommunistischen Gesellschaft ist oder in einer vormodernen, wo es das kapitalistische Verhältnis nicht gibt. Und das ist eben sozusagen einfach ein purer Bleistift. Oder ob es eine kapitalistische Ware ist, der notwendig aufgrund des gesellschaftlichen Verhältnisses ein Wert zukommt, das sehe ich dem nicht an. Marx hat gesagt, kein Physiker oder kein Chemiker kann den Wert in dem einzelnen Gegenstand nachweisen. Man kann ihn hin und her wenden, wie man möchte. Und man kann ihn auch chemisch und physikalisch und sonst wie untersuchen. Man findet das nicht. Es ist nicht an der einzelnen Ware, sondern es ist etwas, durch die Gesellschaft den einzelnen Dingen zugeschrieben ist. Im Prinzip erstmal nur eine Einbildung. Nur etwas, was in den Köpfen der Menschen existiert. Aber aufgrund dessen, dass die Gesellschaft so organisiert ist und alle Menschen diese Einbildung oder diese Vorstellung im Kopf tragen und sie nicht nur im Kopf tragen, sondern sich auch tatsächlich gesellschaftlich so verhalten, als ob es so wäre, sich tatsächlich zu allen Produkten wie zu Waren verhalten, sie nur dann nehmen, indem sie Geld dafür hergeben, sie nur dann in Besitz nehmen können, indem sie sie bezahlen und andererseits jene, die sie herstellen, nur dann hergeben, wenn sie Geld dafür bekommen und das tatsächlich die gesamte Produktion, der gesamte Produktionsapparat dieser Gesellschaft in der Form des Kapitals behandelt wird, also die menschliche Arbeitskraft eben auch als eine Ware auftritt, auch nur dann hergegeben wird, wenn sie bezahlt wird und dass mit der hergegebenen Arbeit etwas Bestimmtes passiert, nämlich sie in einem kapitalistischen Verwertungsprozess vernutzt wird und damit eine permanente Verwertung des Geldes, eine permanente Verwertung des Kapitals betrieben wird. Das ist also aufgrund dieser bestimmten Art zu denken und auf eine ganz bestimmte Art sich zu verhalten, aufgrund dessen haben diese Gegenstände tatsächlich dann diese eigentümliche Qualität wert zu haben. Also die Menschen verhalten sich so, als ob diese Einbildung wahr wäre. Und damit wird sie im gewissen Sinne auch wahr. Also weil tatsächlich sich alle Menschen aufeinander und auf ihre Produkte so beziehen, als wären es Dinge mit Wert. Meine Frage, wäre das das, was man als Realabstraktion bezeichnet? Letztendlich ja. Es gibt also meines Erachtens noch eine schärfere Bestimmung oder Begriff, den ich lieber hantiere. Der kommt aus der Adornoschen negativen Dialektik und da wird also von einem objektiven Schein gesprochen. Objektiver Schein ist sozusagen ein ganz verrückter Begriff, ne? Also etwas Scheinhaftes kann ja eigentlich objektiv sein. Also entweder ich bilde mir ein, dass hier noch eine Flasche Bier steht, oder es ist eben nicht so. In dem Fall ist es sozusagen nur Schein. Wenn ich mir das einbilde, habe ich sozusagen ein Problem. Es mir erscheint etwas, was aber real nicht so ist. Und auf der anderen Seite habe ich aber eben die Objektivität. Hier steht tatsächlich eine. Also das ist sozusagen Schein und Objektivität. Diese Adornosche Formulierung, mit der er auf Marx schaut, nennt er das einen objektiven Schein. Und damit meint er sowas absolut und total Verrücktes, wie dass etwas gleichzeitig nur so scheint, also gleichzeitig steht hier tatsächlich diese Flasche Bier und gleichzeitig bilde ich es mir nur ein. Also die Produkte scheinen Wert zu haben, weil sich die Menschen so verhalten und gleichzeitig ist es aber nicht, was den Produkten tatsächlich natürlich zukäme. Was sagt denn Marx zu dem Wert, den die Produkte aufgrund dessen, dass sie produziert wurden und dass da Arbeit drin steckt, da gibt es ja doch einen Wert, den sie auch tatsächlich haben, was tatsächlich Werthaftes enthalten ist. Bei der Marxischen Bestimmung ist der Produktionsprozess also immer eine doppelte Angelegenheit, wobei ich jetzt nur von Produktion unter kapitalistischen Bedingungen spreche. Also einerseits passiert das Also das nennt er tatsächlich so Gebrauchswerte hergestellt werden. Das heißt also, der Naturstoff, nenne ich es jetzt mal, die Rohstoffe werden in bestimmter Weise so verändert, dass sie menschlichen Bedürfnissen zugeführt werden. Egal wie Marx sagt, ob diese dem Magen oder der Fantasie entspringen. Also es ist erstmal völlig egal, ob das Eingebildete sind oder ob das Reale sind oder so. Also es ist völlig egal. Das ist alles, was ein menschliches Bedürfnis ist, zählt da. Es wird Naturstoff in bestimmter Weise verändert durch menschliche Tätigkeit. Das ist die eine Seite. Dazu sagt Marx, es ist in allen Gesellschaften so. Immer müssen Naturstoffe umgeformt werden, den Menschen irgendwas machen und damit die das dann halt genießen können und irgendwie das verknuspern. Unter kapitalistischen Bedingungen verhält sich es dann aber so, dass dieser materielle Produktionsprozess notwendig in einer bestimmten Form erscheint. Und zwar deswegen, weil die Produkte in dieser kapitalistischen Gesellschaft dem allgemeinen, also weil es diesen allgemeinen Reichtum nicht gibt, sondern weil die Nutzung dieses Reichtums von Menschen durch Menschen entzogen ist. Und unter diesen Bedingungen befinden sich diese Produkte in dieser ganz bestimmten Form der Ware und als Waren erst haben sie einen Wert. Und damit ist eben nicht die tatsächliche Nutzung gemeint, nicht die Tatsache gemeint, dass ich Apfelschorle trinken kann, dass jemand Durst löscht, was dann der Gebrauchswert dieses Gegenstandes wäre, sondern damit ist eben tatsächlich die Unterstellung, die gesellschaftlich gültige und gesellschaftlich durchgesetzte und im Supermarkt am Ladendieb exekutierte Vorstellung, dass ein Produkt nur dann zugänglich ist, wenn ich etwas dafür vorstrecke, also wenn ich es bezahle. Geht er eben davon aus, also und zwar gesellschaftlich durchgesetzt und exekutiert, dass diese Produkte in dieser Form des Werts befinden. Das ist sozusagen der Kerngedanke. Das ist eine, sozusagen eine gesellschaftlich notwendige Fiktion bei Marx. Und dass die Arbeit überhaupt, also Marx sagt, das ist eine sehr spannende und interessante Stelle und Formulierung von Marx, der sagt also relativ am Anfang vom Kapital, sagt er, Arbeit ist nicht Wert, sie schafft Wert. Und damit will der auf eine ganz bestimmte Problematik hinaus, also das jetzt gerade entwickelt hat, kritisieren. Ne? Bei Menschen, die in der kapitalistischen Gesellschaft leben, entsteht notwendig die Vorstellung, dass die Arbeit notwendig Wert hat oder dass Arbeit notwendigerweise etwas Wertvolles ist und dass ein Produkt, weil es halt Aufwand und Mühe gekostet hat, es herzustellen, dass damit es schon ein Wertgegenstand sei. Und das ist aber genau dieser gesellschaftlich verschleiernde Ausdruck von Ausbeutung und Herrschaft am einzelnen Ding. Die marxische Kritik zielt halt darauf hin, dass diese Produkte, dass die eben genau zu befreien sind von dieser Umklammerung durch den Wert. Das ist eine notwendige Erscheinung aufgrund der Verhältnisse, in denen die Menschen in dieser Gesellschaft leben. Und die marxische Kritik zielt darauf, diesen objektiven Schein zu durchbrechen und eine Gesellschaft herzustellen, in der die Menschen nicht mehr durch den Wert und durch den Staat vom gesellschaftlichen Reichtum ausgeschlossen sind. So könnte man es bestimmen. Das eigentümliche Doppelwesen, also dieser objektive Schein, ja, zielt also nochmal ganz zentral darauf hin, dass der kapitalistischen Gesellschaft von Anbeginn notwendig, also dass es eine Gesellschaft ist, die durch die Köpfe hindurch geht, ne? Es sich um einen gesellschaftlichen Zusammenhang handelt, der immer auch gedacht werden muss, der immer auch also in der Form von Gedanken existiert. Es ist eben ein objektiver Schein, es ist so etwas in die Dinge, durch das gesellschaftliche Verhalten in die Dinge gelegt ist, was dort real aber gar nicht vorhanden ist. In diesem Zusammenhang würde ich es in der letzten Begriffe einführen, also in der Ideologie. Also Ideologie ist also eine bestimmte Art zu denken. Also marxistischer Theoretiker im Anschluss an Marx bestimmt Ideologie als notwendig falsches Bewusstsein. Es handelt sich also um bestimmte Vorstellungen, die notwendigerweise aus der kapitalistischen Gesellschaft resultieren. Die gesamte marxische Argumentation, die zielt halt ganz wesentlich darauf, dass also die grundlegenden Kategorien, auf denen die kapitalistische Gesellschaft gründet, der Wert und der Staat als ganz basale Kategorien einerseits und dann die darauf aufbauenden Formen, also Kapital als Verhältnis, dass das Dinge sind, die gleichzeitig auch gedacht werden müssen, die durch die Köpfe hindurch müssen. Also es ist nicht etwas nur den Menschen objektiv Vorausgesetztes, sondern etwas, was sich durch das Handeln der Menschen in die Köpfe dieser Menschen gerät und notwendig also bestimmte Bewusstseinsformen erzeugt. Und das macht die ganze Sache so schwer durchdringbar, weil diese kapitalistische Gesellschaft nichts ist, was den Leuten sagen, nur äußerlich vorgesetzt ist, sondern etwas, was ständig durch ihre Köpfe hindurchläuft. Also sie handeln nicht nur in dieser Form des Werts, sondern sie denken notwendig auch in dieser Form. Und also Herr Adorno sagt dann, diese Gesellschaft ist von Anfang an so eine ideologische Gesellschaft. Also eine, deren grundlegende Kategorien also solche des Denkens sind. So Wert und Kapital können nicht existieren, ohne dass sie von den Menschen notwendigerweise auch gedacht werden müssten. Es ist also wirklich eins, als Produkte in dieser Form des Werts zu denken, bedeutet gleichzeitig auch mit diesen Produkten und dann daraus ableitend, also mit den Menschen untereinander in dieser Form sich zu verhalten. Gleichzeitig bedeutet es eben auch, sich in dieser Form zu verhalten, zu formen, gleichzeitig zu denken. Dieses Zusammenwirken ist also ganz wichtig zu bedenken, wenn man also Gesellschaftskritik betreiben möchte. Gleichzeitig materielle Verhältnisse sind, die also deswegen materielle Verhältnisse sind, weil sie gleichzeitig auch gedacht werden. So, ich würde jetzt ja mal einiges von den Sachen, die ich aufgeschrieben habe, überspringen und sagen jetzt noch abschließend zur Einlösung des kategorischen Imperativs kommen, wo ich die ganze Sache nochmal zusammenfassen möchte. Nochmal die genaue Formulierung des kategorischen Imperativs zu bringen. Er zielt also darauf, alle Verhältnisse umzuwerfen, denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes und ein verächtliches Wesen ist. Wir haben jetzt also der Reihe nach diese einzelnen Punkte diskutiert. Also wir haben uns damit auseinandergesetzt, warum es sich um alle Verhältnisse handelt. Der zentrale Punkt von Marx war der, dass die vormodernen Verhältnisse bestanden noch auf direkter Abhängigkeit und auf direkter Herrschaft, während die kapitalistische Gesellschaft wesentlich eine ist, in der die Herrschaft in vermittelter Form auftritt, also sich an einer Sache darstellt, an einem Ding, nämlich in den Waren, die sie produzieren, die durch Geld getauscht werden. Also es gibt eine versachlichte Form von Herrschaft und mit dieser ist auch zu brechen. Also noch die letzte Form von Ausbeutung und Herrschaft, die existiert, die aber gleichzeitig eben eine universal gewordene ist, die die Menschheit global zusammenschweißt, sozusagen diese versachlichte Herrschaft, auch diese ist zu überwinden. Es gilt eben tatsächlich, alle Verhältnisse umzuwerfen, denen der Mensch ein erniedrigtes, geknechtetes, verlassenes und verächtliches Wesen ist. Die Verhältnisse umzustürzen, wobei eben das Basal auf grundlegender Ebene, sozusagen der Wert und der Staat, als diese grundlegenden Verhältnisse zu betrachten sind, dass die Produkte in der Form der Ware erscheinen und demzufolge Wert haben und dass die einzelnen Individuen vom Staat beherrscht werden. Der Staat, der dann letztendlich diese Wertförmigkeit der Produkte rechtlich und polizeilich-militärisch absichert. Dieser Wert und dieser Staat sind als Verhältnisse zu begreifen, die die Menschen in Ausbeutung und Herrschaft halten. Diese Verhältnisse sind notwendigerweise welche, in denen der einzelne Mensch eben erniedrigt, geknechtet, verlassen und verächtlich ist. Und zwar genau deswegen, weil sich die Produkte in Warenform befinden, dadurch sie von allen ausgeschlossen sind und sich darauf ein gesellschaftliches Verhältnis, nämlich das des Kapitals, konstituiert, was wesentlich eins ist, dass die menschliche Arbeitskraft sich einverleibt, sie dabei beherrscht und sie dabei ausbeutet, sich von den Menschen verselbstständigt, sie in einer Akkumulationsbewegung zu Anhängseln macht, sie quasi nur noch mitschleift und schließlich krisenartig über sie zusammenbrechen muss und sie immer wieder in periodischen Zyklen immer wieder außer Kurs setzt, an den Rand schmeißt, Kriege auslöst, entfesselt und massenhaft Elend und Barbarei produziert. Solange kapitalistische Verhältnisse bestehen, solange verhält sich so und daher halt das marxische Plädoyer für die Aufbrechung dieser Verhältnisse, in denen der Mensch ein erniedrigtes und geknechtetes Wesen ist. Es geht also im Kern darum, Verhältnisse zu schaffen, in denen die Produkte nicht mehr in der Warenform auftreten, also nicht mehr, wo die einzelnen Menschen also nicht mehr von ihrer Nutzung gesamtgesellschaftlich ausgeschlossen sind, sondern es geht darum, für eine Gesellschaft zu streiten, in der erstens die hergestellten Produkte für die Menschen da sind, und zwar für alle Menschen, und in der zweitens der einzelne Mensch nicht mehr für den Staat bzw. für die Nation da ist. Es geht also um freie Individualität und einen frei zugänglichen gesamtgesellschaftlichen Reichtum. Das wäre die Einlösung des kategorischen Imperativs.